Die persönliche Situation der Mondin ist ähnlich mitleiderregend. Die Bedürftigkeit ist so groß wie die heimlich geweinten Tränen. Der mondig-mütterliche Versorgertyp braucht so dringend Geld, hat aber oft keines. Es ist ihr viel zu hart bei ihrer Weichheit, in dieser harten, hektischen Welt genug zu verdienen, um alle Bedürfnisse aller Bedürftigen zu stillen. Dabei würde sie die liebend gern befriedigen aus ihrem weichen, mitfühlenden Herzen und ihrer großen Empathie. Kinderarbeit ist zwar verboten, aber wie viele Millionen Kinder schuften für uns in den alten Kolonien unter erbärmlichen Bedingungen, etwa um die Kakaobohnen zu ernten, um erste Weltkindern die Kolonialware Kakao zu bieten. Politisch sind die Kolonien längst befreit, wie auch die Frauen. Aber was ist mit der wirtschaftlichen Abhängigkeit und Bedürftigkeit? Kinder und immer noch auch viele Frauen haben kaum Macht, aber das männliche System nervende Ansprüche. Alle Kinder wollen bis zur Selbstständigkeit ernährt, versorgt und ausgebildet werden. In früheren Zeiten galt das ähnlich für Ehefrauen und erst recht für Mütter. Sie waren finanziell von Männern abhängig und wurden versorgt, wofür sie ihr kleines, erfolgreiches Familienunternehmen führten. Frauen von diesem Typ und selbst ein paar Männer hoffen weiterhin, auch wenn das gar nicht mehr zum gängigen Zeitgeist passt, auf Versorgung durch andere. Der nur zögerlich in Mode kommende Hausmann ist natürlich darauf genauso angewiesen wie die Hausfrau, die sich zunehmend als Auslaufmodell fühlen darf. Die immer noch auf die Berufsfrage gegebene Antwort »nur Hausfrau« macht das deutlich. Die Haltung »Geld haben die anderen und sie sollen mir gefälligst etwas davon abgeben« ist heute unbeliebter denn je, wobei das »gefälligst« noch eine moderne Zutat und Frucht der Emanzipation ist. Früher hatte Dankbarkeit zu herrschen. Wie tief dieser Archetyp in den Seelen verankert ist, zeigen die vielen Schlaraffenland- und Paradiesfantasien. Das Land, wo einem Bäche von Milch und Honig in den Mund fließen, ohne etwas dafür tun zu müssen, ist der Mutterleib mit seinem körperwarmen Fruchtwasser und der selbstverständlichen Versorgung über die natürliche Pipeline der Nabelschnur, die direkt mit dem Mutterkuchen verbindet. Und wohl auch die Wiege der Menschheit im tropischen Afrika mit einem Überfluss an Früchten und Nahrungspflanzen. Hier läge das Bild der Fülle, zu dem wir heute durchaus zurückfinden könnten, wie eingangs schon dargestellt. Wir hätten genug, müssten diesen Überfluss nur ausgeglichener nutzen und teilen lernen. Die Variante in der Gesellschaft der Moderne sieht oft so aus. Anfangs lässt man sich von den Eltern durchfüttern und hängt Muttern am Rockzipfel, wird liebevoll durch die Schule begleitet und wechselt danach an die nächstliegende Alma Mater, um sich anschließend als Beamte oder Beamter von Vater Staat versorgen zu lassen. Das ist der Irrweg bewusst gesuchter Abhängigkeit. Eine selbstständige, eigenverantwortliche, erwachsene Entwicklung und Beziehung zum Geld bleibt dabei oft auf der Strecke. Die Mondfrau mit ihrem ausgeprägten Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit leidet heute vielfach an der Unsicherheit, die materielles Angewiesensein auf eine tendenziell immer unsicherere und unzuverlässigere Beziehung mit sich bringt. Sie ist klassisch abhängig, aber das fühlt sich heute schlechter an denn je. Eigenes Geld wäre ideal, aber Durchsetzung und Kampf darum ist eben nicht ihre Stärke. Die liegt in ihrer Passivität und Schwäche, ihrer Weichheit und Hingabefähigkeit. Wobei Hingabe ans Leben unser allergrößte Chance ist. Idealerweise schafft sie es zur Versorgerin bedürftiger Menschen, wird dann aber meist selbst unverschämt schlecht bezahlt und bekommt auch deutlich zu wenig Mittel für die ihr anvertrauten Bedürftigen. Nicht untypisch wäre dann, vom ebenso knapp bemessenen eigenen Gehalt noch etwas zu nehmen. Überstunden macht sie sowieso viel und selbstverständlich unbezahlt, einfach weil sie so gutmütig und versorgend ist. Bei Krankenschwestern nutzt der Staat dieses auch als Florence-Nightingale-Syndrom, nichts für sich verlangen und alles für die anderen geben, bis sie nicht mehr kann, berüchtigte Prinzip in unverantwortlicher Weise, eigentlich unweise und gnadenlos aus. Das Ergebnis ist dann nicht selten Burnout. So haben all diese Berufe, die ja meist noch wirkliche Berufungen sind, von der Hebamme des Anfangs über die Kinderfrau und Kindergärtnerin, die Volksschullehrerin und Sozialarbeiterin bis zur Altenpflegerin am Ende eine Gemeinsamkeit. Das Betteln um Geld für die Anvertrauten und eigenes zu kurz kommen. Hospiz und andere so wesentliche Arbeiten, etwa im Vergleich zu den hochdotierten Spekulationsjobs der Investmentbanker, werden sowieso ehrenamtlich erwartet. Dabei bekommen die sich gern Opfernden dafür in der Regel nicht mal die zur Ehre gehörende Anerkennung. Für ihr eigenes Geld zu betteln, traut sie sich archetypischerweise sowieso kaum. Aber zwischen den Zeilen wird das Trauerspiel, das ihnen das rücksichtslose System des Casino-Kapitalismus antut, rasch deutlich. Obwohl wir alle von einer Mutter unter großer Hingabe und für Männer unvorstellbaren Schmerzen geboren wurden, haben wir das mütterliche Prinzip zusammen mit dem ebenfalls weiblichen des Neptun zu den Bettlern dieser Gesellschaft degradiert. Moderne, komplett durchdigitalisierte PC-Zeiten mit ihrem Verlust sozialer Verbundenheit sind obendrein der Wesensart des Mondprinzips fremd, da zu gefühllos und herzlos. Sie machen alles noch schwerer für ihr weiches, einfühlsames, gefühlvolles Wesen. Voller Empathie bekommt sie selbst kaum Mitgefühl, da diese Gesellschaft dafür und davon nichts übrig hat. Die große Lernaufgabe und Herausforderung liegt wieder auf dem Gegenpol, beim 10. Lebensprinzip des Saturn mit seiner Selbstverantwortung, seiner Konsequenz und Klarheit. Eigenverantwortlich sich selbst und andere zu versorgen, wäre hier die Lösung. Behandeln wir das Prinzip der Mütterlichkeit weiter so stiefmütterlich, liegt hier offensichtlich bis zur Fülle von Mitgefühl und Mutterliebe noch ein ziemlich weiter, aber schöner und sogar erfüllender Weg vor uns. Ohne dieses Prinzip gibt es jedenfalls keine Erfahrung der Fülle am Ende, so wie niemand ohne es am Anfang ins Leben kommt. Fragen an mich selbst. Kann und will ich mich selbst versorgen? Oder träume ich von Außenversorgung und Hilfe? Wie wichtig sind mir Gemütlichkeit, das eigene Familiennest und das Gefühl, my home is my castle? Welche Rolle spielen in meinem Leben Mitgefühl und Einfühlung in andere? Wie wichtig ist mir Familie, die Herkunftsfamilie und die eigene? Welche Rolle spielen Kinder in meinem Leben, das eigene Innere und eigene oder angenommene? Wie stehe ich zu meiner Weiblichkeit, meiner Anima, meiner Seele, die natürlich auch in jedem Mann lebt?